Sie sind glückselig über eine Gunst von Allah und eine Huld und darüber, dass Allah den Lohn der Gläubigen nicht verloren gehen lässt.